so gewaltsam singen? Warum mich so gewaltsam singen? Ja, darfst du nicht wieder spielen? Erfahren müssen wir noch weiter, Körper hat sich bis Gewalt. Jetzt belehre. Von heiligem Schauer erbebt mir das Herz. O schrecklicher Göttin, hat dein Geist durchweht mich, du verlangst es und zittert in mich an, was dein Gebot uns heißt. Du willst, dass meine Hand mit Beben vergieße das edelste Blut. Dein Zorn euch nicht versöhnt, als du solch ein blutiges Opfer. Welches Leid, welch ein Schmerz, du ein so grausames Opfer ihr bringen. Das Opfer gebracht, das euer Verlangen stillt.